Erster, dies ist ein Lied für den Musikmeister. Es ist von den Söhnen von Korach. Zweiter, dein Haus ist sehr schön, Herr Gott. Ich bin sehr gerne dort. Dritter, ich möchte so gerne bei Gott sein. Mein ganzer Körper freut sich über den lebendigen Gott. Vierter, ein kleiner Vogel findet ein Haus. Die Schwalbe baut ein Nest für ihre Kinder. Sie sind bei deinem Altar, mein König und mein Gott. Fünfter, die Menschen in deinem Haus sind glücklich. Sie singen immer Lieder für dich. Sechster, glücklich ist der Mensch, der bei dir Kraft findet. Diese Menschen gehen gerne den Weg zu dir. Siebter, sie gehen durch ein trockenes Tal. Aber dort finden sie Wasser. Gott schenkt ihnen viel Gutes wie Regen. Achter, sie werden auf dem Weg immer stärker. Am Ende sehen sie Gott auf dem Berg Zion. Neunter, Herr, Gott, höre bitte mein Gebet. Gott von Jakob, hör mir zu. Zehnter, Gott, du schützt uns wie ein Schild. Bitte sie deinen Diener freundlich an. Elfter, ein Tag in deinem Haus ist besser als 1000 andere Tage. Ich stehe lieber an deiner Tür als bei bösen Menschen. Zwölfter, Gott ist wie die Sonne und ein Schild. Er schenkt uns Liebe und Ehre. Er gibt gute Dinge an Menschen, die gut leben. Dreizehnter, Herr Gott, glücklich ist der Mensch, der dir vertraut.